Ich lese uns jetzt die Verse 7 bis 19, wo es in diesem Abschnitt darum geht, dass wir ein anhaltendes, bleibendes Vertrauen in die Führung Gottes haben sollen, gleich wie sie äußerlich aussieht und gestaltet ist. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach, immer da irren sie mit dem Herzen. Aber sie erkannten meine Wege nicht, dass ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Sehet zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wir das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Indem gesagt wird, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah, ist die Frage, welche denn hörten sie und richteten eine Verbitterung an? Waren's nicht alle, die von Ägypten ausgingen durch Mose? Über welche aber ward er entrüstet 40 Jahre lang? Ist's nicht über die, so da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen? Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen, um des Unglaubens willen. Und hier ist das Wort Unglaube jetzt nicht so eingesetzt, dass sie also gar nicht glaubten, dass ein Gott da ist, sondern dass sie ihm gar nicht vertrauten. Dass er das Gute tut zu der richtigen Zeit. Das war der Unglaube, der hier angeprangert wurde. In diesem Brief an die Hebräer, da handelt es sich ja um die Mitgläubigen aus den Juden. Das heißt ja, im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus von dem Anbruch, der große Teig Israel und der Anbruch, der jetzt schon gläubig geworden ist, zu dem Paulus, Petrus und die Apostel gehörten und auch alle, die zu Jerusalem gläubig wurden und auch in den Synagogen das Evangelium hörten und gläubig wurden in Europa, in Asien und wo auch immer das Evangelium gesagt worden ist. Das war der Anbruch. Aber dieser Anbruch der Gläubigen war genauso gefährdet wie die aus den Heiden kommenden Gläubigen, gefährdet Vertrauen zu dem lebendigen Gott abbrechen zu lassen. Weil eben viele schwierige Lebenssituationen bei ihnen vorkam oder in der Umgebung, in der Nachbarschaft, sie miterlebten, völkisch, Verfolgung und vieles andere mehr. Und das geht ja bis auf den heutigen Tag so. Und hier wurde der Brief geschrieben, denkt doch daran, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Da war auch ein Vertrauensbruch. Wir könnten ja bis ins Paradies zurückgehen. Das war auch Vertrauensbruch. Ja, man hält Gottes Wort nicht mehr für unbedingt ernst und wahr. Man möchte selber seine Gedanken reinbringen. Und die sind dann richtig, nicht? Schon im Paradies. Hat man, ach so denkt Gott. Naja, dann handle ich eben so. Aber die Worte, die einfach dastanden oder die Gott gesagt hat, die sollten beachtet werden. Gott Vertrauen gegenüber, aber dann auch später in der Wüste. Ich möchte uns einiges mal so daraus mitteilen. Israel also wurde ja aus Ägypten geführt und darauf nimmt ja der Schreiber hier auch Bezug. Und da machte sich auch ein Anbruch Israels im Glauben auf. Um Gott zu vertrauen. Andere ließen sich so mitschleifen. Und auch im Neuen Testament war es dann ein Anbruch Israels, der glaubte, dass Jesus der Messias ist. die Hoffnung des Glaubens, durch Christus Vergebung der Sünden und das ewige Leben zu haben, muss aber nicht nur ein Akzent am Anfang des Glaubenslebens sein, sondern bis zum Ende. So wir es festhalten, so haben wir gelesen, bis ans Ende. Ja, wir sind doch Christi teilhaftig geworden. So wir das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Das heißt also, Vergebung der Sünden auch nach 10 Glaubensjahren noch für wahr annehmen. Und wir merken, dass das manchmal ins Schwanken kommt, auch bei Gläubigen, indem sie plötzlich in tiefe Traurigkeit verfallen. Was ist der Grund? Sie haben vergessen, dass ihre Schuld bezahlt ist. In dem Moment, wo sie wieder glauben und sagen, ja, meine Schuld ist doch bezahlt, mein Versagen, stehen sie wieder auf und sind dankbar und gehen weiter. Aber das Vergessen führt oft zu Handlungen in unserem Leben, die nicht mehr glaubensgemäß sind, die nicht mehr gottgemäß sind, sondern im menschlichen Bereich sich wieder ansiedeln und Schmerzen, Traurigkeit und auch Gottesferne verursachen. Die Hoffnung soll also bis zum Ende festgehalten werden, bis zur Aufnahme in das ewige Reich. Die Gefahr, durch Anfechtung und schwierige Lebensumstände innerlich vom Herrn und seinem Wort abweichen zu können, ist sehr groß. Solche Worte wie, ach, ich kann nicht mehr in der Bibel lesen, ich kann auch schon gar nicht mehr beten, haben nicht nur damit zu tun, dass ich ein Blackout habe in meinem Kopf und die Buchstaben nicht mehr sehen kann, sondern mit einem Traurigkeitszustand oft. Mit einer Situation, die mir so schwer geworden ist, die ich nicht bewältigen kann. Kein Zug zum Worte Gottes. Gebetsleben, naja, so ein bisschen. Das kann alles passieren und das passiert leider. Aber hier sollen wir uns erinnern lassen, dass wir immer wieder zurückkehren und festhalten an dem geoffenbarten Zuspruch Gottes, der Sündenvergebung, der Liebe und auch der Führung durch die Zeit. Besonders also in Zeiten größter Not muss der Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes und seines Wortes unbedingt festgehalten werden, damit wir vom Widersacher nicht missbraucht werden. David, es sind ja auch alles Beispiele im Alten Testament von den Glaubensvätern, kannte diese Anfechtung. Zum Beispiel in Psalm 27 lese ich uns mal, aber er kriegte, ich möchte es mal so sagen, wieder die Glaubenskurve und kam wieder zurück. Ja, er hatte viel Anfechtung, das wissen wir ja, er wurde ja verfolgt von Saul, aber auch die eigenen Leute, die ihn umgaben, ja, standen ihm oft schwierig im Wege. Und dann sagt er hier im Psalm 27, Vers 2, so die Bösen, meine Widersacher und Feinde an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Vers 3, wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Also sind ja alles schwere Situationen, die er hier beschreibt, ja, die ja wirklich nicht so leicht sind, menschlich wegzustecken. Denn gerade auch die Eltern unter uns, die handfest die Kriege oder den Krieg miterlebt haben, wissen, was da alles auf einen zukommen kann. Ja, und wenn sich auch ein Krieg wider mich erhebt, das heißt, David meint, der Schwierigkeiten, die auf mich ganz persönlich zukommen, dann verlasse ich mich auf ihn, auf Gott. Das ist das, wozu der Hebräerbrief auch mit einlädt. Es gibt schwierige Situationen, das wissen wir. Aber dann verlasse dich ganz auf ihn. Gott steht zu seinem Wort. Oder ich dachte hier auch an die letzte Zeit, wo in der Offenbarung Kapitel 13 das Aufkommen des Tieres, dieses Machtgebildes, was ja gegen Gott steuert, zu sehen ist, dieses Tier aus dem Meer mit den 7 Häuptern und ein Haupt scheint tödlich wund zu sein, aber wird dann gesund und dann ist die Aufforderung, betet dieses Machtgefüge an und so weiter. Und dann steht da geschrieben, dass dieses Machtgefüge, dieses Reich Vollmacht kriegt auch über die Heiligen. Sie zu bedrängen, zu bedrücken und auch vielleicht ins Gefängnis zu werfen oder zu töten. Aber was steht dann dort geschrieben in Vers 9? Hat jemand Ohren, der höre. So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Vertrauen, dass Gott zu den Seinen steht. Ja? Oder auch in Matthäus 24, wo Jesus zu den Jüngern sagte, dass es ja schreckliche Zeiten geben wird, und zwar Zeiten der großen, starken Verführung. Vers 24, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Also so etwas, was man gar nicht übersehen kann. Das ist einfach da. So, und was machen wir nun mit dem, was da ist? Das ist ja so überzeugend. Das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wären, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, glaubt das nicht. Also hier handelt es sich um sichtbare Begegnungen, die wir vor unserem materiellen Auge haben und die uns kolossal beeindrucken. Uns beeindrucken ja schon manchmal Worte, wenn einer zum anderen sagt, ich hab dich lieb, dann glauben wir das auch noch. Und dann kommt die Frau mit dem blauen Auge eines Tages an. Der Mann hat doch gesagt, er hat mich lieb. Na ja, das war dann seine Liebe. Ne? Ich habe jetzt im Radio gehört, es ist schrecklich, wie viele tausende Fälle von Gewalt in unserem Land, in unserer Stadt stattfinden. Frauen, die geschlagen werden, misshandelt werden. Das geht in die Tausende. Ich habe die Zahl gar nicht, aber die war so hoch, ja, dass man extra dafür eine Anlaufstelle jetzt eingerichtet hat, mehrsprachig, dass sich die Frauen dort melden können. Aber dabei haben die Männer alle mal gesagt, dass sie ihre Frauen lieb haben. Und die haben das auch geglaubt, aber haben das anders erlebt. Versteht ihr, da kommt dann das auf uns zu, was wir vor Augen sehen, großartige Dinge. Aber der Herr sagt, glaubt nicht. Verlasst euch auf mich. Glaubt nicht. Wenn da so ein Messias auftreten will und sagt und den Anspruch stellt, dass man ihm folgen soll. Und wir hatten ja auch am Sonntag dieses Wort aus Vers 35 uns ja gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Es wird sich vieles bewegen in dieser Zeit. Ich sage das als Vorspann, weil Israel durch die Bewegung der Zeit vertrauenslos geworden ist. Und dann kamen sie in der Wüste um. Obwohl sie Gott kannten, das muss man sich vorstellen, ja, kamen sie um, sie kamen nicht ins gelobte Land. Beispiel also, heute, so ihr die Stimme hört, verstockt eure Herz nicht, wie es einst geschah. Das aus Ägypten befreite Volk Israel war ja zunächst sehr dankbar über die Erlösung. Die haben das voll mitgekriegt. Ich möchte uns nur einige Verse mal von dieser Dankbarkeit lesen. Da staunen wir, wie dankbar sie waren. Ja, in diesem Lied, und zwar 2. Mose 15. 2. Mose 15, das Lied der Erlösten. Da heißt es zum Beispiel in den ersten beiden Versen, da sang Mose und die Kinder Israel, also nicht nur Mose hat allein gesungen, das war ein riesiger Chor, dieses Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Also ein richtiger, kräftiger Dankgesang. Dann in Vers 6, Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Vers 11 zum Beispiel, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Und dann in Vers 17 und 18, du bringst sie hinein und pflanzt sie auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Also ein derartiger Lobgesang auf die Erfahrung mit Gott, dass man sagt, das können die doch nie vergessen. Das können die doch nie vergessen. Aber jetzt im Hebräerbrief lesen wir die Rückerinnerung. Sie haben es vergessen, obwohl sie nicht nur gesehen haben, was Gott getan hat, sondern ihn sogar darüber gepriesen haben, aus vollem Herzen. Der Hebräerbrief erinnert dann auch an diese Situation, und zwar in Kapitel 17 von 2. Mose, Vers 1 bis 7. Da kamen sie nämlich dann plötzlich an einen wüsten Ort. Wie der Herr ihnen befohlen hat, sie sollten weiterreisen. Also sie sind auf Befehl dieses Gottes, den sie gerade gepriesen haben und gelobt haben und alles zugesprochen haben. Er ist König, ja, er ist Fels, er ist stark, alles. Auf Befehl dieses Gottes gingen sie weiter und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken, vorübergehen. Und was passierte? Sie zankten mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was zankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Da aber das Volk da selbst dürstete nach Wasser, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns lassen aus Ägypten ziehen, dass du unsere Kinder und unser Vieh durstig sterben ließest? Mose schrie zum Herrn und sprach, wie soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, sie werden mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin vor dem Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Strom schlugst und gehe hin. Siehe, ich will da selbst stehen vor dir auf einem Felsen am Horeb. Da sollst du den Fels schlagen, so wird Wasser herauskommen, dass das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten von Israel. Da hieß man den Ort Massa und Meribah, um des Zankes willen der Kinder Israel, und dass sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Versteht ihr? Eben haben sie ihn gepriesen als den, der alles macht, alles kann, dem man unbedingt vertrauen muss. Denn bei dem, was er gerade getan hat, uns durchs Rote Meer geführt hat und das die Feinde zerstört, kann man nur sagen, er verlässt die Seine nie. Und jetzt war ein kleiner Mangel an Wasser da und schon schlug das Barometer des Lobes um. Und dann kam diese Frage, ja, wo ist nun der Herr, nicht? Ist er da oder nicht? Das ist ein Spiegel, auch für unser menschliches Leben. Das kann sich oft bei uns auch einschleichen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und so darf und soll es nicht sein, weil sich das der Widersacher zunutze macht. An diesem Ort also empfand Israel das Wort des Herrn und seine Befolgung als Last, da wo sie jetzt gerade war. Das können wir nicht ertragen, das Wort Gottes ist eine Last. Weil Gottes Handeln nicht mit ihren augenblicklichen Erwartungen und Vorstellungen übereinstimmte. Dann ist Gottes Wort eine Last, plötzlich. Weil das jetzt mit meinem momentanen Zustand nicht übereinstimmt. Mir geht es jetzt schlecht, dann kann Gottes Wort, dass er alle Tage bei mir ist und mich zu segnen, nicht stimmen. Denn wo ist er denn jetzt? Ja, verstehen wir, das ist so ein fliegender Wechsel manchmal in unserem Leben, auch in dem Leben des Volkes Israel und sogar des bereits schon gläubigen Israel, was an Jesus Christus glaubte. Denn der Hebräerbrief ist an diesem Teil geschrieben. Denkt daran, wie es damals war, tut nicht heute dasselbe, sondern bleibt bei eurem Messias Heiland. Es warf sich also die Frage auf, ob ihr Weg aus Ägypten überhaupt, so haben sie ja gesagt, richtig gewesen ist. Ja, auch der Mose, der hat uns nur in die Wüste geführt, damit wir hier sterben. Der Weg war vielleicht überhaupt gar nicht richtig. Solche Fragen stellt man sich. Ja, da bin ich gläubig geworden vor vielen Jahren. Ja, also vorher ging es mir vielleicht noch ein bisschen besser. Das war vielleicht gar nicht richtig. Verstehen wir? All das kann leicht in unser Leben hineinkommen. Hinterfragen die Wege des Herrn, dabei waren die so wunderbar und herrlich. Sie murrten also gegen Mose und gegen Gott. Dieser Ort wurde Massa und Meribah genannt, weil Zweifaches im Herzen der Israelis geschah. Sie empfanden das Wort Gottes plötzlich als Last und Zumutung. Da fällt mir gerade ein Pfarrer, der schon verstorben ist, der stieg mal dann sonntags auf die Kanzel dort in Charlottenburg und sagte, heute wird uns dieser Text aus Jesaja zugemutet. Da dachte er auch, naja, was heißt hier zugemutet? Ist es eine Zumutung, das Wort Gottes zu lesen? Ja, das empfanden sie als Last und Zumutung, dieses Wort plötzlich. Deswegen dieser Name Massa. Massa heißt Last, Bürde, Zumutung. Und Meribah heißt Zank und Hader. Und das sucht der Satan unter die Gläubigen zu sehen. Gottes Wort als Last zu empfinden und Zank und Hader untereinander auszubreiten. Auch Israel im Neuen Testament, von der erfüllten Verheißung über die Erlösung durch den Messias in Jesus Christus erfüllt, sollte, wenn möglich, von dieser Erfüllung, ich habe ewiges Leben, ich habe Sündenvergebung, abgezogen und abgelenkt werden. Mir sind nicht mehr alle Sünden vergeben durch Jesus. Das ist das Werk des Widersachers. Und was will der Widersacher erreichen? Jesus sagt das in Johannes 5 ganz deutlich den Zuhörern. Der Widersacher will erreichen, dass man nicht an den Messias, den Erlöser Jesus Christus, glaubt, sondern an den, der in seinem eigenen Namen kommt, nämlich den Antichristen, der sich als Erlöser mit großen Zeichen, er wird die Taschen voll Geld stopfen, wird er sich beweisen und sagen, ich bin der, der euch alles geben kann. Er wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen, ja? Das steht in Johannes 5, Vers 43, das ist ja das Gespräch. Bist du der Messias? Bist du der Messias? Ich lese mal die Verse davor schon. Vers 39, sucht doch in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Also hier ist dieses Geheimnis gelüftet, worum es dann eigentlich geht. Ja, Israel sollte dann auch wieder, nachdem sie Jesus, den Messias, kennengelernt haben, wieder auf einen anderen warten. Sie sollten diesen Messias loslassen, so wie sie in der Wüste dann auch gesagt haben, lasst uns jetzt einen neuen Führer aufwerfen. Der soll uns wieder führen, wenn es geht, nach Ägypten, zurück. Wir wollen einem anderen unser Gehör schenken, der nach unseren Gedanken das Richtige tut. Wir wollen nicht mehr dem Wort, was Gott durch Mose gesagt hat, glauben, denn das stimmt mit unseren Gedanken nicht überein. Jetzt brauchen wir einen, der das tut, was wir denken. Und dem wollen wir folgen. Und das sagt der Herr Jesus auch. Ja, wenn jemand in seinem eigenen Namen kommt, dem läuft er dann hinterher. Weil der nämlich genau euch das sagt, was ihr gerne habt. So wie es Paulus ja auch dann später in den Briefen schrieb, ja, und sagte, ja, da werden sie sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das heißt, das, was sie hören wollen. Denn das andere ist unangenehm. Aber Gottes Wege sind vollkommen und sie sind gut, auch wenn wir sie nicht verstehen. Deswegen sollen wir und sollte sich auch hier der Anbruch Israels immer auf ihn verlassen. In jeder Situation, der Herr hätte sein Volk nicht verdursten lassen. Ganz bestimmt nicht. Auch wir sollen ja versucht sein in unserer Zeit, damit wir uns nicht mehr verlassen auf Gottes Zusagen und die Hoffnung auf wirkliches Leben, die Umsorgung vielleicht zum einem ewigen Leben hin auf anderes verlagern oder in die Zukunft verlagern. Also auch das ist ein Werk des Widersachers, dass er sagt, ja, ja, glaube nur an Gott. Du hast das ewige Leben, aber hier musst du für dich entscheiden. Hier auf der Erde, nicht? Tu das Beste, was du kannst, aber dann erst in der Ewigkeit wird Gott entscheiden. Hier bist du noch gefragt. Das ist auch ein Werk des Satans. Dabei sagte der Herr Jesus, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, den anderen Tröster, der wird euch leiten, und zwar schon hier auf der Erde, nicht erst in der Ewigkeit, schon auf der Erde. Und der Teufel sagt, nein, nein, hier auf der Erde bist du der Macher. Jetzt das, was du verstehst, setze bitte deinen Verstand ein, was du verstehst, das tu, und in Ewigkeit wird Gott dich leiten. Darauf sollen wir uns nicht einlassen. Israel in der Wüste sollte ja ausgebreitet werden im geistlichen und zahlenmäßigen, sollte ja sich expandieren. Raphidim heißt nämlich dieser Ort, wo sie dann waren. Das hat ja alles eine Bedeutung. Ausbreitung. Ausbreitung. Ihr sollt eigentlich ausgebreitet sein. Ihr sollt zunehmen. Doch der Satan wollte eine Einengung. Nicht ausbreiten. Einengung. Ja, das sehen wir dann auch zum Beispiel in 1. Mose 9, wo schon zu Noah gesagt worden ist, seid fruchtbar und mehr, breitet euch aus über die Erde, nicht? Und dann lesen wir später in Kapitel 11, dass die Menschen dann plötzlich sagen, nein, ausbreiten ist gefährlich. Wir wollen einen Turm bauen, damit wir zusammenbleiben. Ein Turm bis an die Spitze, nicht ausbreiten. Seht ihr? Genau das Gegenteil. Gott sagt, füllt die Erde, breitet euch aus. Der Satan sagt, nicht ausbreiten. Ihr dürft nicht in die Welt ausziehen und vielleicht das Leben aus Gott überall verkünden. Während der 40-jährigen Wüstenwanderung verfiel also das Volk immer wieder in den Unglauben, trotz aller erfahrenen Wunder. Trotz erfahrenen Wunder. Das macht uns ja immer wieder so traurig, auch wenn wir das bei uns selber erleben, dass wir falsch handeln, trotz der Erfahrung, dass Gott treu ist. Wir können das, ich will das nicht alles vorlesen, in 4. Mose 11 lesen, wo sie dann sagten, sie wollten lieber zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückgehen, das war doch alles viel besser als immer nur Manna essen, ja, obwohl die Versorgung wunderbar war. Aber da steht dann, das Pöbelvolk unter ihnen war lüstern geworden, sie saßen und weinten samt den Kindern Israel und sprachen, wer will uns denn Fleisch zu essen geben? Wir gedenken doch der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Kürbisse und der Melone und des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Ja, das haben sie alles aufgezählt und da lief ihnen das Wasser im Mund zusammen. Und Manna, naja, schmeckt wie Koriandersamen, man wird ja satt, aber wir hätten gern das andere wieder, nicht? Und dann auch bei der Landeinnahme in Kapitel 14, wo extra Kundschafter ausgesandt worden sind, um zu sehen, ob das stimmt, dass das Land so gut ist, wie Gott gesagt hat. Und die kamen ja wieder zurück und sagten, ja, das ist genau so. Natürlich, es gibt dort schon Bewohner, Riesen, aber das macht nichts. Wir können das Land einnehmen. In 4. Mose 14, Vers 3 bis 9 steht, dass sie dann haderten und sagten, was da Riesen, warum führt uns der Herr in dies Land, dass wir durch Schwert fallen? Also Milch und Honig, das war alles da, wie es Gott gesagt hat, wunderbares, fruchtbares Land, da waren jetzt einige Riesen da. Und schon war der Glaube vorbei. Ja, sollen wir da durch Schwert fallen, ein Raub werden, ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten, sagten sie, stellt euch das vor. Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann aufwerfen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchwandelt haben, es zu erkunden, ist sehr gut. Also Gottes Wort stimmt. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot fressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das Volk tobte weiter und wollte sie fast töten und steinigen. Weil sie sagten, das stimmt. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das. Das ist das Problem auch im Hebräerbrief. Da die Erinnerung. Denkt daran, macht nicht das Gleiche. Fallt nicht ab von der Erfahrung mit Jesus Christus. Deswegen heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wir wissen nur, Josua und Kaleb kamen von diesen, die aus Ägypten gezogen sind, ins Land. Die anderen erreichten es nicht. Sie kamen, sie starben in der Wüste. Sie erreichten es nicht. Der Unglaube, das Misstrauen hat sie nicht durchdringen lassen. Die waren bestimmt alle nicht 50 Jahre älter als Josua und Kaleb. Die hätten ganz bestimmt auch noch reingekonnt, vom Alter her gesehen. Gut, wenn jemand 120 war, dann sagt man, naja, dann war er ja eben alt genug. Darum musste er dann schon sterben und ist deswegen nicht ins Land gekommen. Nein, nein. Sie hätten genauso wie Josua und Kaleb ins Land kommen können. Aber weil sie einfach Gott misstrauten. Und dann sagt der Hebräerbrief, ja, lasst euch doch nicht betrügen vom Betrug der Sünde. Die Sünde betrügt. Sie hält nie, was sie verspricht. Sie gaukelt nur etwas vor, aber kann es gar nicht einlösen. Der Schreiber des Briefes erinnert also die judenchristliche Gemeinde und alle, die auf den Messias warteten, alle Juden, materielle Angebote und menschliche Anschauung zu einem gefährlichen Betrug, die zum gefährlichen Betrug führen können, abzulehnen. Denn sie wollen erreichen die menschlichen Vorstellungen, die materiellen Angebote, dass man sich nicht mehr auf Gottes Wort verlässt. Werdet nicht verstockt, Vers 13b haben wir gelesen, durch den Betrug der Sünde. Den Betrug der Sünde. Wenn es damals die vorübergehende Knappheit an Lebensmitteln war, die ein falsches Verlangen gegen Gottes Verheißung setzte, waren es zur Zeit der Urgemeinde die menschlichen Erkenntnisse, so wie wir ja auch im Korintherbrief lesen, dass sie sagen, also ich glaube, dass der Apollos der Richtige ist, ich glaube, dass Petrus der Richtige ist. Und so stritten sie miteinander und schauten nicht mehr auf Christus. Menschliche Erkenntnisse, die gegen die Wahrheit stritten. Und heute können wir sagen, ist es oft der Überfluss an materiellen Gütern, die uns nicht mehr in der Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen lassen wollen. Wir machen ja alles selbst. Wir können ja alles selbst. Wenn wir wollen, dass die Tomaten keine Flecken haben, das bauen wir alles selber. Ja, ich habe ja einen Artikel gerade gelesen, wieder von der Genmanipulation, wo man ja auch beziehungsweise diese ganzen Genstränge untersucht hat und möchte ja die schon ausgestorbenen Mammuts wieder beleben, nicht? ja, wieder Zähne setzen, aber man möchte auch Tiere und wenn es geht Menschen herstellen. Und da heißt es in dem Bericht, dass die Forscher sagen, es werden eines Tages hier Wesen rumlaufen, die es noch nie gegeben hat. Und zwar die wir zuvor bestimmt haben, wie sie sein sollen. Ja, wie sie sein sollen. Das sind diese Möglichkeiten, die heute vom Glauben abziehen können. Ja, der Mensch macht doch alles. Der Genusssucht und die Güter dieser Zeit, sie lenken von dem Auftrag des Zeugendienstes. Jesus Christus starb für uns, er ist auferstanden vom Tod, er ist das ewige Leben, gerne ab. Hier sagt die Schrift, dass sündiges Verlangen und dass die Abwendung vom Herrn auf weltliche Wege immer im Betrug enden. Aber durch das Hören auf Gottes Wort werden wir auf dem Weg des Lebens bleiben, wie es Johannes in seinem ersten Brief schreibt, wer den Willen Gottes tut. Und also ich persönlich bekenne das, dass ich den Willen Gottes meistens nicht verstehe. Ab und zu habe ich meine Erleuchtung, dass ich das irgendwo nachvollziehen kann. Aber in den meisten Fällen kann ich den Willen Gottes nicht erkennen. Im Nachhinein manchmal noch besser. Und hier wird ja auch nicht gesagt, dass wir das ewige Leben haben, so wir den Willen Gottes erkennen, sondern ihn tun. Wir lesen ihn im Wort und tun. Und das sollte die junge Gemeinde der Hebräer auch. Wer nicht an der Gnade in Christus bleibt, kann nicht auf dem Weg der Einnahme der Verheißung des Landes hoffen und stehen. An die Galater schrieb der Apostel Paulus im 5. Kapitel Vers 4, ihr seid von der Gnade gefallen, die ihr wieder durch das gesetzliche Leben selig werden wollt. Ihr seid von der Gnade gefallen. Oder anders gesagt, ihr sollt zu meiner Ruhe, so haben wir es auch gelesen, nicht kommen, spricht der Herr. Ihr sollt zu meiner Ruhe nicht kommen. Also lautet die Mahnung an gläubige Juden und Heiden, stets auf die Stimme Gottes zu hören, die da sagt, Jesus ist der Christus, den ihr erwartet habt und der gekommen ist und den ihr angenommen habt. Der Heilige Geist des Vaters lehrt euch alles, so schreibt Johannes. Er sagt euch das, hört einfach darauf. Er redet ja mit euch, tut einfach, was er sagt, wie er euch leitet. Dann seid ihr immer auf der richtigen Straße und kommt weiter. Das Letzte noch. Wir gehören Jesus. Der Beweis, dass wir wirklich Jünger Jesu und Miterben Christi sind, die Herrlichkeit Gottes empfangen werden, dieser Beweis zeigt sich an dem Vertrauen zu seinem Wort und an der Treue, ihm dienen zu wollen in dieser Zeit. Also, dass wir wirklich zu ihm gehören, das bestätigt sich immer in dem Vertrauen zu ihm, und auch in der Treue, einfach zu tun, was er sagt. Und wir werden, so wie Israel damals, erleben, das, was Gott sagt, löst er ein. Und da haben wir den Beweis, dass wenn wir ihm vertrauen, auch zu ihm gehören. Wir haben Jesus ganz geglaubt. Wir merken dann, wir haben ihm völlig vertraut. Wir empfangen das ganze Erbe, völlige Vergebung, völliges Leben, Vollmacht und Kraft, auch wenn bittere Anfechtungen auf uns zukommen und uns angreifen wollen. Wenn wir im Vertrauen bleiben, werden wir überwinden. Wir sind durch die Gnade des Heiligen Geistes immer stärker als die Anfechtungskräfte und die Not. So wie es ja auch in dem Buch der Sprüche heißt, und das sage ich mir oft und erinnere mich daran, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark. Wir können das ja umdrehen dann, nicht? Der ist stark, der auch in der Not fest bleiben kann. Und das können wir in Jesus Christus. Denn der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Weil Jesus unser hoher Priester ist und er ist größer als Mose und das Gesetz. soll niemand sein Herz verschließen oder verführen lassen, sondern mit ihm leben und überwindend siegen in allen Lebenslagen. Denn selig ist der Mann und die Frau, die, nachdem sie wohl bewährt sind, auch mitten in der Anfechtung die Krone des Lebens empfangen. Jesus ist der Herr, dieser über diese Welt und wir so mit ihm. Das wird hier in diesem Abschnitt des Hebräerbriefes neu deutlich gemacht, dass niemand von dem, was er gelernt hat, abweicht, so wie es damals Israel tat und zu Schanden wurde in der Wüste.